Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der in seiner Steuererklärung die folgende Stunde immer als außergewöhnliche Belastung abschreibt. Hier ist René, hallo. Hallo. Da ist er. Ja, hallo, herzlich willkommen an den digitalen Empfangsgeräten, auch von mir, an diesem wunderschönen 7. Oktober natürlich. Und ach, du bist schon viel weiter. Heute auch mit dazugeschaltet aus der Corona-Hochburg, unser Experte für Richtigstellung. Hallo Marc. Hallo, beste Grüße aus Neukölln. Ja. Unser Indexwert ist auf über 90 gestiegen. Yay, Neukölln ist wieder Spitzenreiter und so geht's immer weiter. Alle Ampeln auf Rot. Du, Marc, kurze Info, da kann man nicht stolz drauf sein. Also nicht. Da zählt genau der umgekehrte Wert am besten. Okay, können wir dann nochmal von vorne anfangen? Nein, alles gut. Marc hat natürlich einen negativen Corona-Test vorgelegt, den so haben ist wir es. Uns so ist zeigen es. Lassen. Ja. Das Schöne ist, der gilt ja immer genau 2 Wochen, wenn man so will, ja. Und also ich habe gehört, der gilt nur so lange, bis du vor die Tür gehst. Ach, richtig. Fake News. Ach, ich habe hier alternative Fakten, aber dazu kommen wir noch. Ach, das ist schon wieder eine Flut an Informationen hier, das gibt's einfach nicht, oder? Oh Mann, ey, Stefan, ja. Du machst du gerade dieses Subliminal Messages? Sag's nochmal bitte. Diese unterschwelligen... Die Unterbotschaften, oder was ist das? So Botschaften so hintenrum und dann ist man voll drin im Thema. Ja, Subtext. Nein, also herzlich willkommen nochmal an alle und ich würde sagen, um die Situation mal zu entspannen, erstmal einen Applaus für alle. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ja, wieder 2 Wochen rum. 2 haben für mich persönlich geklatscht, danke. Ja. Wir sind im Oktober 2020. Alles wird wieder schlimmer und davon wollen wir uns aber heute nicht ablenken lassen. Wir wollen euch nämlich ablenken mit einem tollen Podcast. Und zunächst müssen wir erstmal ein bisschen was aufarbeiten, oder? Ja, halte ich für richtig. Und da möchte ich mal gleich den Anfang machen, denn gerne. Ihr habt es schon mitgekriegt, das ist jetzt die Folge 43. Und dem einen oder anderen ist mit Sicherheit böse aufgestoßen, dass wir die Folge 42 diesbezüglich gar nicht richtig thematisiert haben, nämlich die Zahl 42 an sich. Freunde der gepflegten Science-Fiction-Unterhaltung wissen, dass die 42 ja eine ganz besondere Bedeutung hat. Und ich hätte gedacht, René und Stefan würden das ein kleines bisschen thematisieren, aber nun gut, war ich nicht dadurch, dabei. Was soll passieren? Dass die 42 ja die Frage auf alle die Antwort auf alle Fragen ist, war mir eigentlich klar, dass wir darüber gar nicht sprechen müssen. Ja, aber die Frage ist doch wichtig. Ich bin raus. Die Frage. Was? Oh, okay. Mäuse regieren die Welt. Dann haben wir doch etwas, was wir Stefan irgendwie zu Weihnachten schenken können. Oh Gott. Ein gutes Buch über die Zahl 42. Ich kenne jemanden, der hat das gerade gelesen, der hat sie zum Ende ganz schön durchgequält. Mhm. Die Rede ist von Per Anhalter durch die Galaxie. Von Douglas Adams. Alles klar. Ja, ich habe gehört, auf ProSieben läuft regelmäßig der Film dazu. Hörbuch gibt's auch. Also. Okay. Also mit anderen Worten, eine Bildungslücke bei mir entdeckt gerade, oder? Ja. Sagen wir mal so, vielleicht gehört zum Allgemeinwissen, aber ob das jetzt notwendig ist, das gehört, gelesen oder gesehen zu haben, ich bin mir da nicht so schlüssig. Weil es ist schon ziemlich abgefahren. Die meisten Leute sagen, es wäre äußerst unterhaltsam. Das ist es wohl, ja. Haben wir das auch geklärt? Stefan, nächste Woche, in 2 Wochen, Kurzzusammenfassung vom Buch Per Anhalter durch die Galaxie. Diktat. Ich werde vielleicht daran denken. So, Stefan, wie ist es dir ergangen? Du hast gesagt, du hast Homeoffice. Schon wieder, was ist denn da los? Heute, in dieser Woche habe ich noch Homeoffice. Ja, das stimmt. War ganz entspannt. Warum? Irgendwie hat sich das so ergeben. Warte mal. Du hast einfach keinen Bock gehabt, ins Büro zu gehen. So kann man es auch sagen, ja. Einfach mal eine Stunde länger schlafen. Oder kann es sein, dass du von 12 bis 6 Uhr arbeitest, von 23 bis 6 Uhr arbeitest? Nein, das gilt ja erst ab Samstag. Das wären nur 7 Stunden. Ja. Wir müssen ja dazu sagen, es ist jetzt 20.38 Uhr. Um 23 Uhr entziehen wir Marc den Alkohol. Das ist natürlich ganz wichtig, ne? Und bis dahin kann ich noch schön an meinem Gerstensaft nippen. Genau. Wir sagen jetzt nicht die Marke, eigentlich, wir machen hier keine Werbung. Stefan, kannst du mal bitte die Abmahnung fertig machen? Ist schon im Drucker. Alles klar, danke. Ja, ich habe wenigstens als Einziger hier Arbeitskleidung an. Nicht? Das müssen wir auch mal sagen. Ihr erinnert euch an unsere T-Shirts. Habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht, weil ich habe mir was Warmes angezogen, weil ich finde, es ist schon ziemlich herbstlich. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde Arbeitskleidung im Podcast kompletten Quatsch. Mag ja sein, aber warum haben wir uns denn darauf geeinigt? Ja. Weil wir vielleicht dachten, dass man das auch sehen kann. Fühlt sich gerade an wie auf Arbeit, finde ich. Vielleicht hätten wir das mal zu Ende denken müssen. Egal, ich möchte zum Thema Alkohol ganz kurz was sagen. Ich habe nämlich einen guten Tipp und ich werde die Marke nennen. Und zwar habe ich neulich einen Gin gekauft und habe mich aufgrund der Flasche für einen spanischen Gin entschieden. Der heißt Nordes. Das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Auf jeden Fall schmeckt der nach Seife. Und Grund für diesen Geschmack, ja, ganz witzig, ich habe im Netz dann mal gegoogelt. Der Grund wird sein, dass da Seife drin ist. Ja, ich bin auf einer Gin-Seite gewesen, die den auch getestet hat und der schrieb so, der hat nach dem ersten Schluck, hat das Glas ausgekippt, ausgespült, weil er dachte, da war noch Spüli drin. nee, es ist wohl irgendein Seekraut, was da drin ist, was diesen Geschmack halt hat. Also ich finde ihn super, der schmeckt total blumig und parfümiert, aber ich finde ihn super. Andere Leute, die ihn getrunken haben, finden ihn komplett daneben, ja. Okay, du findest ihn jetzt aber aufgrund des eigenartigen Geschmacks noch super, also und nicht, weil er ordentlich den Prägen tötet. Nee, wegen dem Geschmack finde ich den tatsächlich super, ja. Aha. Du meinst natürlich wegen des Geschmacks, fahr ruhig fort. Ja. Das wäre in der letzten Sendung ohne Markt durchgegangen. Den deutschen Experten vor die Tür setzen, 5 Minuten. Genau. Setz deine Maske auf, Marc. Marc, du hast eine Sondergenehmigung. Erstmal Maske auf, ne? Oder Stöpsel im Mund, eins von beiden. Und du hast eine Sondergenehmigung, du kannst Fenster aufmachen. Und rausspringen, ist klar. Also Gin-Seife, also ich mag lieber Gin-Tonic, das ist irgendwie schöner. Bist du sicher, dass das Ding Nordes heißt und nicht Priel? Ja, das heißt Nordes. Also nicht, dass du Fitwasser getrunken hast. Nee, wirklich nicht. Also ich finde ihn gut. Also der außergewöhnliche Geschmack steht dem Markt ans Herz gelegt sein. Wirkt bestimmt auch desinfizierend. Kleiner Disclaimer, dieser Tipp war jetzt nur für über 18-Jährige. Ne? Ja, selbstverständlich. Für die unter 18-Jährigen, genau. Kurze Info zu dem Gin, das schmeckt absolut widerlich. Alkohol. Ja, macht's nicht. Ich find's auch sehr gut, wenn endlich Schluss gemacht wird mit dem Alkoholausschank an Jugendliche, weil die saufen uns Erwachsenen einfach alles weg. Ja. Das ist auch nicht gerecht, ne? Nee, aber mal ernsthaft, was Alkohol betrifft, also ich bin der Meinung, dass da ruhig die Latte noch ein bisschen höher hängen könnte, weil wenn ich morgens am Ostbahnhof spazieren gehe, dann sehe ich, was Alkohol anrichten kann. Und da, ich glaube, wenn Alkohol nicht so zugänglich wäre, würden wir ein paar weniger Probleme in die Richtung haben. Nenn doch mal ein paar Beispiele, damit die Leute sich das jetzt auch vorstellen. Ich kenne doch die Namen von den Leuten nicht. Stefan, woran dachtest du denn da? Was für Beispiele willst du denn hören? Na, was du so gesehen hast, dass die Leute sich das vorstellen können. Also nee, ich kann es mir auch vorstellen, also, aber ich möchte ja nicht sagen, dass Leute wegen Alkohol ihre Existenzen verlieren oder so. Und sicherlich gibt es da Gründe, da ist es so. Und dann gibt es Gründe, da ist dann der Alkohol letztendlich um ein Problem, wie zum Beispiel Obdachlosigkeit zu ertränken. Ne? Ja. Ja, aber ich glaube trotzdem auch so Aggressionspotenzial. Also wenn man zu unserer Zeit in der Disco war, da waren, glaube ich, immer die Leute, die zu viel getrunken haben, die unnötige Polizeieinsätze hervorgerufen haben. Genau. Und du wolltest damit sagen, auf dem Weg zur Arbeit kommen dir die aus der Party-Nachtschicht entgegen, sozusagen. Nee, nicht. Nee, das sind tatsächlich dann Obdachlose, die mit ihren Flaschen in den Händen jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass sie gerade Party gemacht haben, sondern das auch nicht unter Kontrolle haben. Dass sie ein sehr großes Problem und ein sehr hartes Leben haben, ja. Und das wird ja jetzt noch schlimmer, weil die kalte Jahreszeit bricht an. Das wird dann wieder vermehrt natürlich auftreten. Und ich kann den Eindruck bestätigen. Also gefühlt auf jeder U-Bahn-Linie kommen mir früh oder sieht man auf den U-Bahnhöfen auch ziemlich viele Obdachlose liegen auf den Bänken. Oder an den Eingängen. Ja. Aber wir wollen jetzt Obdachlosigkeit nicht mit Alkohol gleichsetzen, ja. Und wir wollen auch nicht von oben herabgucken. Ne? Das ist ein Problem und sehr bedauerlich. Bedauerlich finde ich es aber nicht, wenn jemand in der U-Bahn sitzt und von der Arbeit auf dem Heimweg ein Bier in der Hand hat. Ich finde es nicht so gut. Nicht ohne Grund ist es eigentlich verboten. in der U-Bahn zu konsumieren. Siehst du, und ich dachte mal, die U-Bahn ist der Moment, in dem man sein Feierabendbier trinkt. So, also zumindest ist diesen Anschein habe ich tatsächlich auf der doch ganz guten Linie U5 des Öfteren. Naja, so gut ist die Linie nicht mehr. Es ist eine Unsitte geworden, ja. Nein, also. Wie so vieles andere auch, wie Müll am Straßenrand stehen lassen und so weiter. Ja, also ich glaube mal, das muss man differenzieren, weil letztendlich, es gibt Leute, die können damit umgehen, aber es gibt auch Leute, ich habe schon Situationen beobachtet, klar, da saß dann einer mit seiner Flasche und als er dann aussteigen wollte, hat er sich da nicht mehr unter Kontrolle gehabt und dann gab es halt eine große Bierpfütze und das finde ich dann halt auch uncool, also. Nicht so cool, na? Ja, also. Alkohol jetzt auch für uns offiziell nicht mehr ab 23 Uhr, nur noch bei Stefan zu Hause. Ja. Da ist rund um die Uhr. Nein, aber genau, auch wir wollen es ja auch nicht ins Lächerliche ziehen. Gerade jetzt zum aktuellen Thema können wir nochmal einen Aspekt nennen. Also 23 bis 0 Uhr bis Ende Oktober Sperrstunde, das heißt kein Alkoholverkauf. Und da muss man natürlich auch an die Obdachlosen denken. Ne? Das hat auch Konsequenzen, auch wenn es jetzt irgendwie merkwürdig klingt. Meinst du, dass die zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, also ich meine, die manche trinken ja rund um die Uhr, aber meinst du, die gehen da in Späti oder so? Und könnte ich mir schon vorstellen, ich finde die Konsequenz für ein Späti halt viel größer und auch für Tankstellen. Ne? Warum gehst du an die Tankstelle mitten in der Nacht? Weil du Blumen für deine Frau kaufen willst. Ja, stimmt, das könnte sein, mitten in der Nacht. Oder tanken. Brötchen. Ja, aber ich meine ja nur. Also deswegen ist Marc hier. Ja, aber wie auch immer, der zweite Grund nach tanken, das sind nicht die Blumen, das ist der dritte Grund, der Alkohol, den wird es eben zwischen 23 und 6 Uhr an den Tankstellen nicht mehr geben. Ne? Genau. Ja. Und übrigens gibt es in einem anderen Bundesland, ist die im anderen Bundesland, ich weiß jetzt nicht mehr welches, ab 22 Uhr sogar schon Sperrstunde. Echt? Was sagen wir denn eigentlich zu diesen Bevormundungen? Finden wir das gut? Es ist die Quittung für ein sorgenfreies Leben in den vergangenen Monaten. Und die Leute ich finde das Wahl. Durchaus gerechtfertigt, ganz genau. Man hat immer gesagt, wir appellieren an die Vernunft der Mitbürger. Das ist in die Hose gegangen und jetzt müssen die Mitbürger eben die Suppe auslöffeln. Wer und sonst? Das Problem ist, die sich dran gehalten haben, die werden natürlich mit bestraft, aber das ist halt normalerweise immer so. Ne? Alle auf ist einen Sack, Profi kloppt, du triffst immer einen Richtigen. Ja. Das stimmt. Ja, naja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten zu der Sache. Also wenn es notwendig ist, ja, dann ist es halt so, dann müssen wir da durch. Aber ich finde es schon ein bisschen komisch, in so einem privaten Bereich bevormundet zu werden. Und mir tun ehrlich gesagt auch die Unternehmer in dem Bereich ein Leid. Natürlich, klar, das sind die ersten Leidtragenden. Ja. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Wer das eine will, muss das andere mögen. Genau. Wollen wir mal hoffen, dass das alles was bringt und wir in einem halben Monat, Jahr schlauer sind. Darüber lachen. Und gesünder und genau, man muss aber auch dazu sagen, bis jetzt wurde dann immer kritisiert, dass das alles nicht irgendwie auf Fakten und so weiter beruht, aber letztendlich hat man jetzt die Erkenntnis, dass viele Infektionen halt auf Partys, private Feiern, also das ist natürlich mal eine direkte Konsequenz und das finde ich auch gut und letztendlich glaube ich, ist das erst der Anfang für den Herbst. Wir steuern direkt auf eine neue Krise zu. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig mit dem Herbst, weil was ist dann Erkältung und was ist Corona? Richtig. Ja. Na? Und was ich jetzt auch gerade merke, ist, erst war Corona noch so fern, ne? Man kannte irgendwie niemanden, der irgendjemanden kennt, der Corona hat. Und jetzt mittlerweile ist es so, man hat das Gefühl, es schlägt so langsam links und rechts um einen ein. Es ist überall. Es ist noch nicht so, dass ich kenne noch niemanden, der Corona hat. Habe ich noch nicht beobachtet. Aber ich kenne Leute, die zu Corona-Erkrankten Kontakt hatten. Ja. Du auch, Stefan, bei dir auf Arbeit, ne? Wir hatten einen aktiven Fall und jetzt aktuell kenne ich es auch aus einer von einer Freundin. Die Tochter wurde nach Hause geschickt, weil eine Mitschülerin positiv getestet wurde und da wurden erstmal, ich glaube, 10 Klassen für 2 Wochen nach Hause geschickt. Ja. Was willst du machen? Meine Corona-Warn-App hat gesagt, alles in Ordnung, Neukölln hin oder her, es läuft. Du sitzt da im Hotspot und bist mega entspannt. Ich glaube, die funktioniert nicht, die App. Ich halt hier als Einziger die Fahne hoch. Aber ich mach das nicht an. Bei aller Kritik muss ich einfach mal sagen, ich habe gerade die Tabelle vor mir, die Bezirke und deren Inzidenzen. Klar, Neukölln, also Marc sitzt, also mit 97, hotter geht's nicht im Spottiger geht es gar nicht mehr. Der Hotter vom Hotspotter. Genau. 95,5 aktuell auf 100.000 Einwohner. Applaus! Nee, ich glaube, da gibt es nur Buchrufe. Haben wir nicht parat. Und hier Kollege René kommt aus welchem Bezirk? Tempelhof-Schöneberg. Ach, du bist Tempelhof-Schöneberg sogar. Ja, da habe ich eine schlechte Nachricht. Da bist du ja auch im Hotspot. Ja, und was ist mit meinem Arbeitsbezirk Friedrichshain? Auch Hotspot. Über Friedrichshain braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Ja. Ne? Friedrichshain ist jetzt mittlerweile über die Berliner Grenzen hinaus bekannt im Bundesgebiet. Wisst ihr, was ich gerade feststelle? Ihr zwei wohnt und arbeitet in Corona-Hotspots. Ja, von in Neukölln jetzt ab nach Mitte. Ja, und ich arbeite in, darf ich ja nicht sagen, muss auch rauspiepen, sonst kriege ich Ärger. Nein, ich arbeite Friedrichshain-Kreuzberg, auch Hotspot, aber ich lebe in Marzahn-Hellersdorf, ja, weißt du, die am Ende sind. Also nicht am Ende ihrer Kräfte. Du schleppst es aus Friedrichshain. Das nennst du Leben. 18,2 und in der Tabelle sind wir die Einzigen, die hier grau sind, weil bei uns ist nichts. Weil wir sind vernünftig, Leute. Nein, nach Marzahn-Hellersdorf traut sich halt einfach keiner zum Testen. Ich glaube, nee, das siehst du falsch. Und René, fährst du eigentlich? Was heißt traut sich nicht? Da will keiner hin. Ja, genau. Fahren wir aufs Land oder nach Marzahn, ist dasselbe. Jetzt hast du es ja aber verscherzt mit einigen aus den Dörfern. Stefan, was wolltest du fragen? Beste Grüße, Shoutout an der Stelle. Ich mag Marzahn, Biesdorf, die Ecke da, wo Stefan wohnt. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Mann. Einwandfrei ist auf jeden Fall eine Reise. Ich habe dich aus dem Kalender gefragt. Stefan, deine Frage. Meine Frage ist, es sind Herbstferien in naher Zukunft. Ich glaube nächste oder übernächste Woche schon. Ne? Ja. Sowas, ja. Wo geht's denn hin, René? Ne, wir holen uns Leute aus Hellersdorf-Marzahn in den Stadtbezirk. Nein, es geht wahrscheinlich dann nach Hellersdorf-Marzahn, würde ich mal sagen, wenn es da so friedlich ist. Nee, sag mal, hast du Urlaub geplant? Oder? Nein, also geplant, okay. Wir haben nicht gebucht. Okay, und Marc? Gebranntes Kind scheut das vorher. Marc hat keinen Urlaub, oder? Nee, okay. Ich habe noch 10 Tage, ich weiß ja nicht, was ich damit machen soll. Die Wohnung ist renoviert. Hier ist und als Berliner kannst du ja nirgendwo mal hin. Also ja. Ostsee ist ja nur schon mal komplett gestrichen. Ja gut, Ostsee geht auch nicht mehr. Nicht so und die restlichen Bundesländer werden noch folgen. Also übrigens, ja, wird irgendwie hier die Stadt unsicher machen. Die Frage ist ja auch, Marc, ich habe tatsächlich von einem Fall gehört, ein Kollege war auf Dienstreise gewesen, der war in Leipzig. Den haben sie in Leipzig nicht ins Hotel gelassen, weil er aus Berlin kommt. Ja. Apropos, aua. Also jetzt nochmal zu den Inzidenzen, ne, können wir nochmal sagen, Berlin, also wir brauchen uns gar nicht um die Bezirke kümmern, weil Berlin hat schon 47,2 auf 100.000 Einwohner. Also wir sind ja schon selbst nah Berlin. An der 50. Genau, und das, was es heißt, wissen wir ja. Ne? Und genau, ich hab übernächste Woche auch ein paar Tage frei. Da geht's nach Sachsen. Und allerdings privat, nicht ins Hotel, deswegen habe ich da die Probleme nicht, was eigentlich auch total bescheuert ist. Ne? Ja. Sonst hätte ich auch einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Wie ist es? Müssen wir eigentlich wetten, wer von uns als erstes Corona bekommt? Das lassen wir natürlich die Zuhörer wetten. Nee, ich glaube, damit macht man keine Spielchen. Da sind wir schon bei unserem Feedback-Formular. Genau, kommen wir gleich mal die zu den Kontaktmöglichkeiten. Ich würde sagen, wir brechen Thema Corona jetzt dann abrupt ab. Ja. Wenn noch 20 Minuten Corona reicht hier im Podcast, dann auf jeden Fall würde ich sagen, Feedback und zum Runterkommen, ne? Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@uber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Also, wir freuen uns über euer Feedback. Schickt uns eure Meinung, eure Vorschläge oder eure Kritik. Wir freuen uns. Und wie ihr das macht, sagen wir euch, so, hier ist das Wort. Jetzt. Das haben wir doch gerade schon, Marc. Zwei miteinander ist auch nicht schlecht. Gut, kann bitte einer Marc sein Bier wegnehmen. Er ist nicht mehr zurechnen. Und das ist genau der Beweis, was die Politiker sagen. Wenn man Alkohol trinkt, wird man halt unkonzentriert. Ja. Und das ist genau das Problem in der Lage. Das wollten wir euch nur kurz demonstrieren. So, ja. Liebe Leute. Bildschirmzeit. Das war ja das Thema der letzten Folge. Fand ich super spannend. Leider hat René das viel zu kurzfristig anberaumt, weil es halt ein tagesaktuelles Thema war bei ihm auf Arbeit. Und inzwischen haben wir ein bisschen aufgearbeitet. In meinem ganzen Privatleben, alle, die ich kenne, es gibt nur noch dieses Thema Bildschirmzeit. Echt? Aha. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was ihr immer für Leute kennt. Ja. Bei mir spricht da null und niemand drüber. Und ich dachte immer, René hat auch keine Freunde. Auch dir werden wir noch die Augen öffnen. Ja. Ja, das könnt ihr gerne machen. Wir hatten ja im Privaten schon außerhalb des Podcasts mal das Thema angesprochen. Ihr wisst ja, ich war letzte Folge nicht dabei und ihr hattet das angesprochen und habt gefragt, ja Marc, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Und dann habe ich gleich abgewunken und gesagt, diese neue Funktion im iPhone, im iOS, gibt natürlich auch noch Android-Handys, aber dann funktioniert das alles ein bisschen anders. Jedenfalls im iOS, ich habe diese Bildschirmzeitfunktion nie aktiviert. Und dachte, ich könne mich dazu gar nicht äußern. Aber da habe ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. In dem Betriebssystem ist nämlich auch noch eine Art verwandte Funktion enthalten. Und die heißt Batterienutzung. Mhm. Und ihr glaubt nicht, was da alles steht. Da kannst du dir nämlich anzeigen lassen, wie viel Prozent deines Akkus die einzelnen Anwendungen irgendwie leersaugen. Das ist dann irgendwie auch gestaffelt angezeigt. Und das lässt natürlich Rückschlüsse auf die Nutzung dieser Apps zu. Also wenn ihr das noch wissen wollt, dann kann ich euch das sagen, womit ich da am ehesten meine Zeit mit dem Handy verbringe. Was ist deine Top-App? Meine Top-App ist tatsächlich Spotify. Ach nee, du hast übers Handy Spotify? Ja, ich höre nämlich Podcasts. Schön. Mit wachsender Begeisterung. Und dann kommt als nächstes eine App namens Newsify. Das ist quasi so ein RSS-Reader, wo ich also News aggregiere. Mhm. Ich habe verschiedene Informations-Ersteller, die ich eben abonniert habe. Und das wird alles in diese App zusammengetragen. Und an Punkt 3 kommt tatsächlich schon die Corona-Warn-App. Oh, also, die warnt, wie wir festgestellt haben. Ich kontrolliere es natürlich und das ist alles in Ordnung. Es hat garantiert einen Dauerpiepton gehabt bei Marc da in Neukölln und dann hat er es ausgeschaltet. Nein, habe ich nicht. Üble Nachrede. Die müsste immer piepen, wenn jemand begegnet, der Corona hat. Ja, ich meine, wie kann das sein? Du wohnst im Hotspot und die App sagt dir alles gut. Ja, weil du ja mehr oder ungefähr 15 Minuten irgendwie jemandem gegenüberstehen musst, der es hat. Und dann erst schlägt er die App an. Das ist ja die entsprechende Funktion. Aber für mich ist ganz klar, dass die anderen in Neukölln nicht die Corona-Warn-App nutzen. Ja, weil die da alle kein Handy haben. Das kann ich nicht sagen. Dafür kenne ich hier nicht genug Leute. Aber noch was ganz Kurzes, um das Thema abzuschließen. Also diese Corona-Warn-App, die zieht einfach am meisten oder zieht eben relativ viel Strom. Aber da gucke ich jetzt irgendwie nicht ständig rein. Deswegen kommen wir gleich zu Platz 4. Und das ist dann tatsächlich die Wetter-App. Ist es. Ha! Das da, ist, danke, Marc. Da spiele ich Marc. Stefan in die Hände. Ja. Ja. Ich habe Renés Reaktion gerade gesehen. Und falls ihr euch erinnert und die letzte Folge gehört habt, liebe Zuhörer, René kann es nicht verstehen, warum man Apps von Wetter-Apps oder Apps von Verkehrsunternehmen für die Abfahrtszeiten und Routenplanung hat. Ich sage nur Informationsflut, unnütze Informationsflut. Ich werde mal ganz schnell das Thema umlenken. Ich hatte ja gesagt, dass ich Bildschirmzeit jetzt nochmal nachreichen werde. Ich hatte ja ursprünglich 2 bis 3 Stunden gehabt am Tag und mein Bildschirmdurchschnitt in der letzten Woche lag bei 52 Minuten am Tag. Und meine Top-Apps waren Fotos. Hängt damit zusammen, dass ich am Monatsende meine Fotos immer auf dem Handy durchsortiere, lösche, zusammenfasse. Dann WhatsApp. Vorbildlich. Dann die Bearbeitungs-App, mit der ich die Fotos dann eben so zusammenbaue. Und dann kommt schon Instagram und Kamera. Und dann Urlaubsplaner. Nicht schlecht. Also meine eigene entwickelte Urlaubs-App. kann ich aber nicht mehr zu sagen, Sky. Ja, cool. Und das, ich habe diese 52 Minuten, ich möchte nochmal betonen, von 2 bis 3,5 Stunden, also von 2 Stunden bis 3 Stunden war ich ursprünglich auf 52 Minuten jetzt runter. Alles durch auf Awareness, sagt man, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung. Einfach darauf zu achten, ich möchte zum Telefon greifen und dann habe ich mir gedacht, brauche ich jetzt nicht. Weil was ich nachgucken will, ist komplett unnütz. Verstehe. Ja, aber das ist ziemlich unterschiedlich, weil wenn ich jetzt auch meine Werte gucke, ich hab ja letztes Mal das nicht gefunden, aber wir können euch nochmal dazu sagen, bei Android gibt's seit Version 9 das Digital Wellbeing von Google. Die App ist standardmäßig installiert und die zeichnet sozusagen die Aktivitäten auf. Und ich habe im Durchschnitt, wenn ich jetzt von letzter Woche gucke, ich würde sagen eine halbe Stunde. kann euch das mal hier zeigen. Seht ihr das? Nicht schlecht, warte mal. Nicht schlecht. Nee. Achso, nee, ich habe mein Bild ist ja geblurrt. Durchschnittlich eine halbe Stunde. Und das Coole ist, man kann ja auch noch sagen oder abfragen, wie viele Notifications man an dem Tag jeweils bekommen hat. Ja, und da habe ich hier im Durchschnitt, ich sag mal, der Durchschnitt steht jetzt hier nicht direkt da. Ich muss es aus dem Balken erkennen. Ich sag mal so 80 Stück am Tag. Echt? Oh, ja. Das ist 80. Krass, Stefan. Also 80 ja. ist echt und heftig. Also, was Stefan, noch interessant ist, du musst zum Arzt. Pass auf. Hm? Wie oft habe ich meinen Bildschirm geunlockt, sozusagen? Aktiviert. Entsperrt. Das ist eine interessante, das ist eine interessante Information, weil das ist das, was uns krank macht. Dieses unnütze Handy in die Hand, den Bildschirm anmachen und dann eigentlich sofort wieder auf Ausschalter drücken, wenn man gar nicht weiß, was man machen wollte. Im Durchschnitt 30 Mal pro Tag. Oh, das ist aber gut. Das finde ich gut. Ja. Ich habe mal gerade bei meinen Das geht. Ich habe mal bei meinen Notifications geguckt, weil die. Ach so, hier stehen WhatsApp-Sachen nicht mit bei. Aber ich glaube, ich komme im Tag auf maximal 20, wenn überhaupt. Ja. Na, ich werde nur durch WhatsApp benachrichtigt und durch, wenn ich raufgucke, dann durch meine Einkaufszettel-App und Bildschirmzeiten. Also. Das war's. Zum Beispiel heute, meine Top-App ist WhatsApp. Dann kommt der G-Reader, dann kommt Twitter, Gmail und dann kommt schon mein Kontakte- und Wählpad sozusagen zum Telefonieren. Okay. Ja. Meine Top-App ist Bildschirmzeiten angucken. Telefonieren tue ich kaum noch. Echt? Ah, dafür habe ich doch ein Handy. Nee. Handy ist doch nicht zum Telefonieren da. Telefon ist einfach nur eine zusätzliche Funktion. Das ist ein Minicomputer. Ach, ein Feature. Okay. Damit macht man Tabellenkalkulationen oder schreibt man ein Dokument oder macht seine Doktorarbeit. Man muss nicht immer WhatsApp-Nachrichten schreiben, man kann auch anrufen. Freuen sich die Leute auch, gerade in Corona-Zeiten. Naja, oder die denken sich, ja, eigentlich ist jetzt blöd, dass du anrufst. Weil das ist nämlich synchron. Und das Schöne an diesen Textnachrichten ist ja, dass sie asynchron sind. Das heißt, ich kann das lesen und vor allen Dingen antworten, wann auch immer ich Lust habe. Beim Telefon bin ich dazu gezwungen, wenn mir jemand oben was sagt, muss ich ja darauf reagieren. Ja, leider funktioniert das nicht bei allen Leuten, Marc. Also ich kenne Leute, die schreiben eine WhatsApp und wenn ich dann gucke, weil es kann sein, dass was Wichtiges ist, dann erwarten sie eine sofortige Antwort. Und wenn ich dann nicht antworte, dann kommt gleich die nächste Nachricht hinterher. Was ist denn los? Warum reagierst du nicht? Also, manche Leute haben nicht ganz verstanden, dass es ein asynchrones Medium ist. Dafür sind wir ja da. Dazu habe ich übrigens auch die blauen Pfeile dran. Also, man kann doch bei WhatsApp die Pfeile, dass die nicht eingefärbt werden, wenn man gelesen hat. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich diese Pfeile erst mit Absicht sogar noch drin lasse, damit die Leute, die sollen ruhig sehen, dass ich lese und die sollen ruhig über den harten Weg begreifen, dass es asynchron ist und dass ich selber entscheide, wann ich antworte. Das wollte ich gerade aufgreifen. Das ist für mich der Grund, warum ich die blauen Pfeile ausgeschaltet habe, weil mich das nervt. Ja. Und ich kann mich an Situationen. So kannst du die Welt nicht verbessern. So kannst du die Welt nicht verbessern, Stefan. Nee, muss ich auch nicht. Aber ich werde nicht genervt. Und meine Leute wissen das inzwischen, dass ich die blauen Pfeile deaktiviert habe und damit ist das gut. Nur, das ist doch, erzeugt doch eigentlich das Umgekehrte, weil bei so einen Leuten, wo die Pfeile sich nicht einfärben, da weiß ich doch, dass sie es gelesen haben und jetzt bloß nicht antworten. Ich sehe bloß nicht, dass sie es gelesen haben. Das ist vielleicht ein Trugschluss. Aber wenn ich für andere Leute WhatsApp einrichte und denen das so erkläre und sage, ja, probiert's erstmal. Also hatte ich schon Situationen, wo dann nach ein paar Tagen die Rückmeldung kam, ja, die Leute haben sich beschwert, warum da kein blauer Pfeil ist und so. Und ja. Und noch heftiger ist ja, oder sind Leute, die rufen dich an und sagen, du, ich hab dir gerade eine Nachricht geschickt. Das kennt ihr auch, ne? Das kennt ihr auch, ja. Ja, natürlich. Sehr schön ist auch irgendwie, wenn dich die Leute anrufen und uns als erstes fragen, wo bist denn du? Ey, du hast mich doch auf meinem Festnetz angerufen. Ja, ganz genau. Das wäre jetzt das Gags zweiter Teil gewesen. Entschuldigung, du hast mich doch auf dem Festnetz angerufen. Ja, und wo bist du nun? Ja, also wie gesagt, Bildschirmzeiten, total cooles Thema. Schickt uns gerne eure Erfahrung oder besprecht es mal im Freundes-, Familienkreis, Kollegenkreis auch gerne. Bei iOS hatte Marc ja schon gesagt, also Batterienutzung ist auch eine Alternative, die gibt es natürlich auch bei Android und sonst ist das Stichwort Bildschirmzeit. Ist das korrekt? Ich habe ja keinen iOS. Ja, richtig. Absolut richtig. Ja. Ich möchte ganz kurz die Chance nutzen, bevor wir das Thema abhaken. Ich habe ein bisschen was in ein paar Dokumentationen im Netz gesehen zum Thema Bildschirmzeiten und ich möchte nur mal die negativen Aspekte von zu viel Medienkonsum oder von zu viel Bildschirmzeit kurz mal hier ablassen. Also schädlich fürs Gehirn, Suchtpotenzial. Wir verbringen teilweise ein Drittel unserer Wachzeit am Bildschirm. Ne? Und das betrifft übrigens in den meisten Fällen sogar Kinder und Jugendliche noch mehr als Erwachsene. Ja. Dann haben wir Interaktionsstörungen, Sprachstörungen, keine Grenzen akzeptieren, verminderte Gedächtnisleistung, geringere Aufmerksamkeitsfähigkeit. Da hatte ich als Beispiel gehört, ein Computernutzer kann sich gerade mal 3 Minuten konzentrieren. Und ein Jugendlicher der Generation Y, also die Leute, die mit Handy und Internet groß geworden sind, die schaffen das gerade mal 45 Sekunden. Okay. Aua, ja. Aua. Genau, ja, das sind so ein paar Beispiele nur gewesen. Also es ist das Thema anzugehen, gerade wenn man Kinder hat, kann ich nur empfehlen. Unbedingt. Und der Mehrwert, wenn man den Bildschirm weglässt, ist wahrscheinlich enorm. Jetzt haben wir nur die Fakten genannt. Es wäre interessant, auch da mal ein bisschen in den Hintergrund zu blicken, warum das alles so ist, warum man so viel Zeit da verbringt. Also ich würde jetzt nur andeuten wollen, dass da eben entsprechende Belohnungssysteme irgendwie im Gehirn irgendwie aktiviert werden. Absolut. Und vieles ist das Thema Geld. Und da möchte ich nochmal auf die Doku Netflix-Doku The Social Dilemma hinweisen. Unbedingt. Ansonsten habe ich gesehen lohnt sich übrigens. Das. Ja, hast du angeguckt und was sagst du? Fand ich sehr interessant, also gut gemacht, und ich fand eine Szene witzig, die eigentlich genau das widerspiegelt, wo irgendwie die Familie irgendwie Abend gegessen hat und dann hat irgendwie die Mutter gesagt, so, wir können jetzt ja mal unsere Handys eine Woche einschließen in so eine Kiste und ja, das, wie es ausgegangen ist, könnt ihr euch angucken. Mache ich. Ich habe das noch vor mir, aber ich freue mich drauf. Hat mit Scherben zu tun. Ansonsten könnt ihr bei YouTube auch mal gucken, so mal als Stichworte digitale Generation ist was Interessantes und eine Dokumentation, wenn das Gehirn überfordert ist. Genau, das sind so Dokumentationen in die Richtung, die sehr augenöffnend sind. Und in einer dieser Dokus war ganz interessant, da haben sie den Blick nach Amerika gemacht. Da spielt der Fernsehen eine noch größere Rolle. Also während jetzt irgendwie heutzutage Kinder irgendwie 4 bis 6, nee, bei denen waren, glaube ich, Kinder 4 bis 6 Stunden vom Fernseher am Tag, ne, nicht in der Woche, am Tag. Und da war ein Beispiel, die saßen, also das Kamerateam war bei der Familie, die Kinder sitzen zum Abendbrot vor dem Fernseher, weil einen Tisch gibt's nicht, ne, der Fernseher steht an der Wand, darum stehen Stühle. Und dann hörst du nur, wie die Mutter sagt, hallo, denkt an die Regel. Beim Abendessen wird nicht umgeschaltet. Weißt du, bei uns ist so, beim Abendessen wird kein Fernsehen geguckt und bei denen ist die Regel, beim Abendessen wird nicht umgeschaltet. Nur weil es mir jetzt dazu noch einfällt, aber ist die Benutzung des klassischen Fernsehens nicht mittlerweile rückläufig zugunsten von modernen Medien, neuen Medien, Internet etc.? Also ja, aber bei uns ist mittlerweile, kommt der Fernseher langsam zurück. Also so abends guckt man dann eben nicht klassisches terrestrisches Fernsehen, was ja eh nicht mehr gibt. Sondern Video on Demand. Lineares Fernsehen. Genau, richtig. YouTube und Mediatheken und sowas. Und da macht der Fernseher schon Sinn, weil der ist halt in den meisten Haushalten, glaube ich, immer noch das größte Bildschirmgerät. Mhm. Ja. Das hat ja auch Ausmaß angenommen. Da bin ich echt erstaunt. Also mein Fernseher ist, glaube ich, 10 Jahre alt. Da kann schon keine Katze mehr drauf sitzen, aber trotzdem ist da einiges passiert. Ein bisschen klein, finde ich den. Ich wollte gerade sagen, er hat offensichtlich noch eine angenehme Größe, eine respektable hat Größe. Er, und ja. Sag mal so, wenn jemand einbricht, könnte er den eigentlich unter den Arm nehmen, wenn er lange Arme hat. Krieg ich mal alleine weggetragen. Verstehe. Den willst du mal aber nicht alleine weg. Den kannst du, glaube ich, vor die Tür stellen. Will eh keiner mehr haben. Ich hatte das damals bei Röhrenmonitoren, wo die dann nicht mehr so präsent waren, mal erlebt. Da hatten wir in der Firma Röhrenmonitor verschenken wollen, 20 Zoll, ein Riesenteil. Könnt ihr behalten. Das Ding kannst du den Leuten hinterherwerfen. Mhm. Selbst Leute, die einen Monitor brauchten, haben gesagt, nee, danke schön fürs Angebot. Eben, könnt ihr euch einen Fernseher, einen Röhrenfernseher im 16:9 Format vorstellen? Mhm. Sowas hatte ich mal. Echt? Ja, das war also crazy. Unfassbar. Es war jetzt nicht so sonderlich groß irgendwie der Bildschirm, aber die Ausmaße so eines Gerätes dann einfach in die dritte Dimension, also nach hinten. Du brauchtest wahnsinnig viel Platz, um den überhaupt irgendwo raufzustellen und schwer das Ding. Du brauchst 4 Leute, um den zu transportieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehörte zu der Fraktion damals, obwohl ich beim Fernsehen gearbeitet habe oder gerade weil ich beim Fernsehen gearbeitet habe, war ich der festen Überzeugung, 16:9 wird sich nie im Leben durchsetzen. 16:9 gab es ja schon zu Zeiten, bevor Fernsehen überhaupt in dem Format gesendet hat. Und ich habe immer die Leute bedauert, die dann irgendwie mit links und rechts schwarzem Rand Fernsehen geguckt haben oder die eben die obere und Unterhälfte des Bildes haben sich abschneiden lassen. Aber so kann man sich täuschen. Ah, tja. So kann man sich das täuschen. Ja, wir hatten noch Feedback zum Thema Bildschirmzeiten. Das sollten wir jetzt nicht unterschlagen. Genau. Darf ich vielleicht an der Stelle sagen, kommen wir nun zu Zuschauer Vertreter Peter. Kann aber auch ein Zuhörervertreter sein, aber alles halb so wild. Ah, ihr habt natürlich vollkommen recht, ich habe die Nummer komplett versaut. Ja. Vielleicht sollten wir es rausschneiden übrigens, und ich mach's nochmal. Nö. Wir sollten als Entschuldigung vielleicht für diesen Fauxpas, sollten vielleicht überlegen, ob wir nicht die Rolle des Community Managers besetzen zukünftig, um den Zuhörern den Zugang zu uns noch ein bisschen mehr zu erleichtern. Ja, aber wer soll den Job machen? Das kann ich jetzt nur mal so aus dem Zusammenhang ziehen, wer da vielleicht potenziell in Frage käme. Genau. Wir grüßen auf jeden Fall den Peter. Und der Peter hat uns Feedback gegeben. Genau, bevor wir zu dem Feedback von Peter kommen. Die Sache ist nämlich die, ich muss jetzt mal anprangern, dass auf Instagram die Teaser ein bisschen schleppend ihren Weg finden. Das ist jetzt mal hier offene Kritik am Mikrofon. Wir können das nach der Sendung dann klären und den Verantwortlichen suchen. Betrifft mich ja nicht. Gut, aber ja, Feedback, Peter, Feedback, bitte. Genau, also Peter hat geschrieben, er hört gerade den Podcast und was wir möglicherweise übersehen haben bezüglich der Notification, bei iOS sind Notifications Opt-in und bei Android Opt-out. Daher ist es natürlich unser Notification-Verhalten ist dadurch komplett unterschiedlich. Da ging es um uns beide, weil wir auch die Diskussion hatten, E-Mail-Notifications und alles sowas. Aber was er damit sagen wollte, das hatten wir vorhin schon kurz angerissen, das hatten wir auch in unserer Redaktionssitzung geklärt. Bei Android ist es von Hause aus aktiviert und bei iOS nicht. Da muss man es aktiv einschalten. So war das doch, ne? Also um's ganz einfach und klar verständlich machen, bei Android kriegt man die Notification untergejubelt und bei iOS muss man sie halt einschalten. Also man wird zumindest immer gefragt aktiv vorher. Also bei der Installation oder beim Start des Programms wird dann sofort gefragt, möchtest du benachrichtigt werden oder nicht? Und da ist es natürlich leichter, ein Nein zu klicken, als bei einer installierten App erst den Menüpunkt zu suchen, wo man sich ausopten kann. Ne? Das stimmt. Ausopten. Genau. Da wurdest du nämlich schon geopten. Genau, du kannst es konfigurieren, ja. Ja. Übrigens, Opt-in, opt-out. Schöner technischer Begriff für eine Sache, die uns im Alltag betrifft, ne? Aber so generell siehst du ja, selbst beim Handy gibt es Opt-in und Newsletter. Opt-out. Und eine andere Begrifflichkeit in dem Bereich sind Push und Pull, ne? Das heißt, wir haben ja festgestellt, du hast eine Push und Pull. Was E-Mail betrifft, Stefan, hast du ein Push-Verhalten. Ein Push-Verhalten. Du wirst informiert, dir wird es also vor die Füße geworfen. Ja, warte nur. Und ich habe ein Pull-Verhalten, weil ich gehe gucken, wann ich will. Ja, der also, klassische Briefkasten. Du kriegst es, ja. Bringen und holen, das ist eigentlich, ne? Holen. Ja, ich hole mir meine Nachrichten, du kriegst sie gebracht. Push, Pull. Genau, haben wir diese technischen Begrifflichkeiten auch geklärt? War da noch was? Ja, Peter hatte noch über Fußball gesprochen. Da kann er nicht viel zu beitragen, weil es nicht sein Fall ist. Und da hatte Marc ja noch gesagt, dass wir das vielleicht nochmal klarstellen sollten. Richtig, mit dem schlechtesten Fußballverein. Marc, stell mal richtig. Ich? Nein. Nee, ich kann da nichts richtig stellen. Genau, also da gab es irgendwie ein Missverständnis. Und zwar ging es um Tasmania Berlin und um Forchheim. Tasmania Berlin ist der schlechteste Verein in der Geschichte der deutschen Bundesliga. Die haben nämlich die wenigsten Punkte in einer Saison erzielt. Das hatten wir berichtet. Und der Bezug zu Forchheim, da hatte ich halt einen recht aktuellen Artikel gefunden, wo ich halt auch nach dem schlechtesten Fußballverein gesucht habe. Und der ist da halt nur mit reingekommen. Aber statistisch gesehen ist das halt ein anderes Beispiel. Da geht es ja nicht um eine Bundesliga-Tabelle. Deswegen kann man das irgendwie nicht so richtig vergleichen. Siehst du, und weil es nicht zu vergleichen ist, bin ich der Meinung, Forchheim sollte mal gegen Tasmania spielen. Und zwar die Mannschaften von damals. Ja, wenn du da noch Überlebende findest. Das wird eine lustige Nummer. Übrigens, ich habe gerade mal geguckt, Forchheim liegt, für die, die es nicht wissen, im wunderschönen Oberfranken, also in Bayern. Mhm. Und der Wikipedia-Artikel von Forchheim ist auch relativ lang. Ja. Okay, und wegen der Corona-Beschränkungen müsste Forchheim denn bitte nach Berlin kommen. Umgekehrt, glaube ich, wird das schwierig. Richtig, wird wohl ein Heimspiel für Tasmania. Aber wollen die denn nach Berlin bei den hohen Zahlen? Für ein gutes Fußballspiel? Okay. Reist man gerne auch weiter. Das ist wohl wahr, ne? Ja, Marc, möchtest du auch noch was anmerken? Weil du hattest ja noch auf dem Herzen klarzustellen, der Vergleich E-Mail, Telefon, Chat und so weiter. Aber das klang jetzt im Gespräch schon an, dass ein Telefonat halt sehr synchron ist. Und synchron bedeutet also hintereinander in der Reihe gekettet, ne? Ja. Ja, also das ist eben zeitlich, das ist zeitlich eben miteinander verknüpft. Also wenn ich mit jemandem... Da gibt es halt Unterschiede. Das ist genau das, was wir vorhin schon hatten. Also müssen wir eigentlich gar nicht weiter beleuchten. Wenn ich mit jemandem telefoniere, dann wird eben abwechselnd gesprochen. Aber im Prinzip findet das Telefonat von beiden Personen zur selben Zeit statt. Wohingegen ein Nachrichtenaustausch, beispielsweise über E-Mail, eben komplett asynchron ist. Das heißt, es ist zeitlich entkoppelt. Das heißt, der eine kann schreiben, wann er lustig ist, der andere kann es lesen und oder antworten, wann er lustig ist. Das kann ein Jahr später sein. Und der Chat ist gefühlt eben irgendwo dazwischen. Eigentlich gehört er mehr in Richtung E-Mail, aber die Nutzung heutzutage geht eben fast schon dahin, dass es live ist. Also Chat ist schon super synchron. Also wenn man, das ist ja der Grund, warum man Chatsysteme in Unternehmen einführt. Du kannst ihn asynchron machen, was ganz cool ist. Vielleicht ist es auch ein Mittelding. Ja. Ich wollte nur sagen, E-Mails sind, es gibt Leute, die E-Mails sehr synchron benutzen. In der Tat. Wie ein Chat. Das kenne ich auch. Es gibt Leute, die wissen nicht, wann man aufhören kann zu reagieren. Weil man zum Telefonhörer greifen sollte. Ja. Ich wollte gerade sagen, kennt ihr Leute, die das Telefon asynchron benutzen? Das wäre doch der die spannendere Frage. Das wäre mal geil, das zu tun. Ja. Nicht wahr? Unser Podcast ist manchmal ein bisschen asynchron. Das stimmt, wenn ich das nicht so professionell rausschneiden würde, diese Pausen. Ich werde darauf in 5 Minuten antworten. Genau, richtige Antwort. Apropos in 5 Minuten. Warte, das ist ja mein Applaus wert. Das ist ja der Bruder überhaupt. Ey. Definitiv, das war ein super Gag, Marc. Den hätte ich mir nicht besser ausdenken können. Aber du hast ihn ja schon gemacht. Ja, dafür kriegt er auf dem Leaderboard für Gags schon einen Strich. Darauf noch ein Schluck. Danke, Marc. Ja, ich würde sagen, nach den vielen Infos, nach den vielen spannenden Infos, sollten wir uns kurz mal zurücklehnen und ein bisschen Musik hören, bevor es zum eigentlichen Thema der Sendung kommt, nämlich die Informationsflut. Dazu gleich mehr. Erstmal hören wir ein bisschen Musik. Aber kurze Frage, warte mal, seit wann machen wir denn direkt nach der Begrüßung Musik? Guter Gag. Applaus. Ich habe die heute rausgesucht und zwar handelt es sich ein weiteres Mal um einen Remix einer Computerspielmusik aus Mitte der 80er Jahre. Und zwar hat der begabte Musiker Mordi die Musik von dem Spiel The Human Race für den C64 damals neu interpretiert. Und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß! We'll be right back. So, liebe Zuhörer, wir sind zurück aus der Musikpause und das Besondere, der Marc ist nicht aufgestanden zum Wasserlassen. Das müssen wir mal löblich erwähnen. Das hat er vielleicht vergessen in unserer Unterhaltung. Nee, das bedeutet aber auch, dass der Podcast gleich vorbei ist. Naja, also Marc, wenn irgendwas ist, steh kurz auf, schreib kurz AFK in den Chat und dann wissen wir Bescheid. Away from Keyboard für die nicht so computeraffinen. Nein, alles gut, war nur ein Spaß. Wir reden jetzt im Prinzip über das, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Die Flut an Informationen über zahlreiche Medien, die wir jeden Tag verschlucken, verschlingen. Ja, alles Mögliche. Und das wird täglich mehr. Ja, und wir haben auch ein ganz aktuelles Beispiel. Und zwar können wir vielleicht anhand von Donald Trump das Ganze vielleicht kurz mal ein bisschen versuchen, als Einleitung zu nehmen. Na, dann leg mal los. Sagen wir mal so, der Fakt ist, Donald Trump hat Corona. Reicht das nicht als Fakt? Sollte man meinen. Es ist kurz, es ist knapp, es ist prägnant. Was soll man dazu noch weiter sagen? Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Natürlich will man diverse Details dazu wissen. Man sieht Breaking News. Warte mal, stopp, schon falsch. Will man nicht wissen, kriegt man serviert. Ja, okay, so muss man es formulieren. Man kann sich dem kaum entziehen, ohne aktiv was dagegen zu tun. Ja, doch, man könnte die News nicht lesen. Das Problem ist, dann greift das Medium zu einem Trick. Ja. Es formuliert die Schlagzeile so, dass es Fragezeichen aufwirft. Und man freiwillig nachliest. Ja. Nee, weil man wird psychologisch ausgetrickst. Und dem muss man sich einfach nur versuchen zu widersetzen. Also man hat den klassischen Aufmacher, der lautet, Donald Trump hat Corona. Und dieser Aufmacher, der ist, oder die Punchline, oder wie man das nennt, der korrekte Begriff ist wahrscheinlich sehr wichtig. Die muss noch punchiger sein, die Punchline. Trump hat Corona ist langweilig. Ist eine 5 oder eine 6, wenn man es benoten müsste. Mach eine 3 draus, los, komm. Dann haben wir offensichtlich ein schlechtes Beispiel rausgesucht. Na, jedenfalls hat's gereicht, dass die, oder besser gesagt, worauf ich hinaus will, ist einfach nur, du musst eine gute Überschrift finden, um die Leute dazu zu bringen, den ganzen Artikel zu lesen. Wenn schon die Überschrift scheiße ist, dann sage ich, ach Mensch, hier sind so viele Artikel, nehme ich natürlich den nächsten. Denn Information konkurriert ja immer in der Flut der Informationen mit anderen Informationen. Also muss ich versuchen, meine Informationen irgendwie herauszustellen, um die avisierte Leserschaft zu erreichen. Aber ich stelle mal die Theorie auf, es reicht theoretisch, wenn man nur die Überschriften immer liest. Dann ist man eigentlich top informiert. Aber ja, oberflächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mehr mache ich auch nicht. Das ist wohl wahr. Die Frage ist, wie wichtig ist denn so eine Information? Also wir befassen uns ja heutzutage mit Informationen, die ehrlich gesagt jetzt nicht so eine große Auswirkung auf uns haben. Mhm. Und ob Trump Corona hat oder nicht, ändert jetzt für mein persönliches Leben nicht sonderlich viel. Also ist es für dich nicht informativ, für jemand anders vielleicht schon, aber es hat möglicherweise einen unterhaltenden Charakter. Richtig, die Frage ist, hat es einen Mehrwert für mich oder hat es nur einen Unterhaltungswert? Mhm. Sonst, ich glaube, Unterhaltungswert spielt eine große Rolle, sonst würde es so Zeitungen wie InTouch, Bunte, Gala, Für Sie, Frau und Du, Ich und meine Mutter, keine Ahnung, wie die alle heißen, nicht geben. Genau, also einen Mehrwert hat es in dem Sinne ja nicht, weil es beeinflusst ja dein Leben nicht, ob er das nur hat oder nicht. Ganz genau. Also muss die Information so aufbereitet worden sein, dass es mich irgendwie doch interessiert, dass ich irgendwie da reinlese. Reißerisch. Ja, auch wenn es für mich nicht wichtig ist. Also muss es irgendwie unterhaltend aufbereitet worden sein. Das ist offensichtlich etwas, was für alle Arten von Informationen wichtig ist. Aber kann es sein, dass das schon immer so war? Wenn ich jetzt mal, ich habe die Zeit selber nicht erlebt, aber ich kann mir aus dem Geschichtsunterricht in Erinnerung rufen, dass die Menschen früher ums Lagerfeuer saßen und sich Geschichten erzählt haben. Mhm. Und vielleicht mangels Kenntnis, was in anderen an anderen Orten passiert, haben sich halt Geschichten ausgedacht. Und wie cool ist es jetzt, Geschichten aus dem echten Leben zu hören? Zu wissen, das, was man da hört, ist wirklich passiert oder gibt es halt wirklich? Ist das immer sichergestellt, dass es wirklich passiert ist? Naja, nicht. Wir haben ja schon festgestellt, dass das nicht immer wirklich passiert ist. Mhm. Aber das interessiert uns ja ehrlich gesagt auch gar nicht, oder? Ob das stimmt oder nicht. Das hängt ganz davon ab, wie wir die Informationen eben einordnen. Soll es für mich informativen Charakter haben? Ist das für mich wichtig oder möchte ich das wissen? Oder sage ich, oh, ich lasse mich da einfach nur berieseln, hat unterhaltenden Charakter, für mich ist es nicht wichtig, für mich ist es nicht relevant, ob es richtig ist oder nicht. Oder vielleicht weiß ich das vorher, weil es eben eine fiktive Geschichte ist. Ja. Ich wage mal zu behaupten, dass 90% der Informationen, die wir konsumieren, für uns nicht relevant sind. Die sind überflüssig, ja. Also für unser Leben ist es schon mal nicht wichtig. Horoskop. Nein. Gutes Beispiel. Es ist eine Fülle von Informationen, die in so einem Horoskop steckt. Überleg mal einfach nur, wie viele Informationen überhaupt erstmal ausgewertet werden müssen, um so ein Horoskop zu erstellen. Und was in dem Horoskop drinsteckt, ist ja meistens auch pickepacke voll mit Informationen. Aber hat es irgendeinen Wert für dich oder mich? Das macht einem ein schönes Gefühl. Ich kann da übrigens einen Profi-Tipp geben, wenn euch euer Horoskop nicht gefällt, dann lest einfach irgendein anderes und nehmt das, was euch gefällt. Das funktioniert wirklich. Okay. Naja, aber wie gesagt, wir haben ja Marktschüttel auch nur den Kopf. Das ist genau so eine überflüssige Information, von der wir gerade gesprochen haben. Die hilft uns jetzt auch nicht weiter, René. Ich will das ausgleichen durch eine wertvolle Information. Und zwar, die Menschheit produziert heute in 2 Tagen so viele Informationen, wie wir in den letzten 2 Millionen Jahren insgesamt produziert haben. And counting, also die Informationsflut, hast du ja ganz am Anfang gesagt, René, die nimmt ja immer mehr zu. Das heißt, wir produzieren immer schneller Informationen. Richtig. Und was sind diese Informationen? Das sind Blogs, das sind Social Media Posts, das sind Nachrichten. Das sind die Medien, die Informationsmedien. Das sind Podcasts, das sind YouTube-Videos. Das, ja. Genau, also die Zeit zwischen der Verbreitung der Information und dem Empfang der Information ist natürlich extrem gering geworden durch die Technisierung, durch die Technologien, die es heute gibt und natürlich auch die Fülle oder die Fülle der Empfänger, die Menge der Empfänger ist natürlich auch in kurzer Zeit extrem hoch. Und das sorgt halt dafür, dass halt eine kleine Nachricht viral geht, sage ich jetzt mal. Na? Was bedeutet das? Doch heute. Ja, was bedeutet das genau, wenn etwas viral geht? Was will man damit sagen? Es geht durch die Decke. Jeder weiß es. Das macht die Runde, ne? Das macht die Runde. Der hat irgendwas gesehen, was man toll fand, erzählt es dem Nächsten. Ja. Ganz kurz zu dir. Die wachsende Informationsflut steht ja der gleichbleibenden Empfängermenge gegenüber. Ne? Das heißt, jeder von uns kriegt eigentlich zunehmend mehr Informationen. Also die Informationsmenge an sich wächst nicht nur allgemein, sondern die wird ja auch konsumiert. Und ich habe in einer Reportage gehört und gesehen, dass das krank macht. Ne? Also dass unser Gehirn überhaupt nicht dafür ausgelastet ist, die Fülle an Informationen aufzunehmen und zu bewältigen. Und das macht halt schlichtweg. Das stresst uns. Das ist auch, weißes, ne? Rauschen. Also wenn wir nochmal das von vorhin aufgreifen und sagen, das meiste der Information, was irgendwie produziert, ist für mich überhaupt nicht relevant. Das übersetze ich jetzt mal in weißes Rauschen. Und dann haben wir auch, machen wir einen kleinen Transfer zum Hören. Wir wissen ja, dass Lärm krank macht. Also ich gehe durch die Straßen, da fahren wahnsinnig viele Autos und das Gehirn, das blendet schon so viel wie möglich aus. Aber wenn ich ständig irgendwie diesem Lärm ausgesetzt bin, dann macht das auch etwas mit uns, auch gesundheitlich, auch körperlich, physisch. Ja. Na, ich kann mir gut vorstellen, dass das Arbeit fürs Gehirn ist, das auszublenden. Ne? Ja, also ja. Nur weil wir es nicht hören, heißt ja nicht, dass unser Körper nicht dagegen anarbeitet. Wir haben ja kein integriertes Noise Cancelling, also das wird ja durch irgendwas gemacht. Und ich glaube, fürs Gehirn ist es auch, das Gehirn braucht Ruhe, ne? Und die Ruhe hat es eigentlich heutzutage dann nur noch nachts und auch nur die Zeit, die wir unser Handy ausmachen, uns aufs Kissen legen und dann am nächsten Morgen vielleicht zum Wachwerden wieder ins Handy gucken, um in irgendeiner Form uns mit Informationen zu versorgen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ne, wir wollen wissen, ob wir was verpasst haben, klar. Richtig. Aber als Beispiel, ich habe ja vorhin diese G-Reader-App genannt auf meinem Telefon und da habe ich sozusagen diverse Informationsquellen abonniert und da ist halt oftmals das Problem, dass man schon wirklich in die Situation kommt, dass die Nachrichten redundant auftauchen und das ist natürlich ein großes Problem und das verleitet halt dazu, einfach nur noch, so wie bei Tinder, wegzuwischen, einfach nur die Überschriften zu lesen, weiterzumachen. Und das ist halt alles andere als stressfrei und entschleunigend. Wenn man sowas macht, dann gehen natürlich wichtige Nachrichten auch mal unter. Also das ist natürlich dann der andere Effekt, ne? Aber du tust, glaube ich, noch was anderes. Du tust noch was anderes. Durch die Wiederholung kann ich mir gut vorstellen, dass du indirekt dir sagst, ja, wenn das was Wichtiges ist, dann werde ich das noch ein paar Mal lesen. Das stimmt. Und dadurch trainierst du dir ja an, dass deine Aufmerksamkeitsspanne noch mehr abnimmt. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe dieses Google Now, ne? Das ist so die Google-Startseite, die ist mit personalisierten News versehen, je nachdem, was ich im Netz gerade angucke. Und das ist meine Newsquelle, ne? Die ist jetzt auch nicht sonderlich zuverlässig, möchte ich mal sagen. Und ich lese auch nur die Headlines. Ne? Es gibt tatsächlich auch Quellen, die klicke ich gar nicht an. Da könnte sonst was stehen als Headline. Da weiß ich schon anhand der Quelle, dass das nur ein Clickbait ist und dass das komplette Zeitverschwendung ist. Genau. Also das geht mir auch so. Ich kenne ja mittlerweile dann die entsprechenden Nachrichtenquellen und wenn ich halt bestimmte Überschriften sehe, weiß ich, na gut, das kommt bestimmt bei der anderen Quelle nochmal, da lese ich es mir dann lieber dort durch. Und man muss auch regelmäßig dann aufräumen und einfach die Feeds rauslöschen, sodass man nicht mehr so viele Quellen hat. Und das ist wirklich so, wenn du dann mal einen Tag Urlaub hast oder so und dann wieder in die App gehst, dann hast du da 1000 Schlagzeilen, die du erstmal verarbeiten musst, aber da hilft nur alles aufgelesen stellen und fertig. Ja, zum Thema Quellen möchte ich nochmal von der anderen Seite kommen. Es ist immer ganz gut, wenn man mehr als eine Quelle hat für eine bestimmte Nachricht. Mhm. Also, okay, also wenn es jetzt natürlich irgendwie alles nur so eine Medien sind, die einfach nur die Nachrichtenagenturen irgendwie aggregieren, sprich irgendwie, das sind da 5 Zeitschriften, nenne ich sie jetzt mal, die irgendwie eine Nachricht der Deutschen Presseagentur einfach nur irgendwie wiedergeben. Das will ich damit nicht gesagt haben, sondern dass man wirklich 2 unabhängige Institutionen hat, die über dasselbe berichten und die dann im Idealfall auch noch dasselbe berichten. Worauf ich hinaus will, ist, dass man durch das Gegenchecken mindestens einer weiteren Quelle nicht so sehr die Gefahr läuft, um wie Desinformation, Fehlinformation, Fake News aufzusetzen, wenn ihr mir folgen könnt. Ja. Aber was machen wir denn mit der Information? Also ich finde den Ansatz von dem Marc schon richtig zu sagen, dass man News verifiziert. Das heißt aber auch, du steckst Zeit da rein, eine News zu verifizieren. Ist es deine Aufgabe einzuschätzen, welche die richtige Meldung ist oder wie die Meldung richtig hätte lauten müssen? Was machst du denn da mit der Information? Die ist doch komplett, also die hilft einem doch gar nicht weiter. Also wie gesagt, selbstverständlich hilft sie mir weiter. Es ist doch wahnsinnig von Wert für mich zu wissen, dass eine Information, die mich interessiert, dass ich die verifiziert habe, dass ich der trauen kann, dass ich dann auch der Nachrichtenquelle trauen kann. Ich schluck doch nicht einfach alles runter, was mir vorgesetzt wird. Ja, nee, das ist ja schon richtig. Ich habe das so verstanden, dass du Tagesnews, die ja so rumschwappen, also da ganz ehrlich, da passiert am Tag bestimmt Millionen von Dingen, die für mich komplett uninteressant sind. Ja, die checke ich natürlich nicht. Es geht natürlich nur um die Sachen, die für mich in dem Augenblick relevant sind. Aber selbst bei, also es gibt ja, ich kenne Newsquellen, wo ich denke, wo Inhalte sind, die mich interessieren. Das, wie gesagt, das sind keine Tagesnews, ne? Das ist sowas, T3N zum Beispiel, ne? Also interessante Einblicke. Aber da ist ja dann auch, es ist ja so, du wirst automatisch mit Informationen auch versorgt, die dich halt nicht interessieren, lässt sich ja auch nicht vermeiden, ne? Wie soll denn eine Newsquelle in der Lage sein, genau das, was dich gerade interessiert, irgendwie so gezielt dir vor die Nase zu werfen? Die Algorithmen werden besser, muss man dazu sagen. Das stimmt. Also es wird immer mehr auf mich zugeschnitten, was auch nicht unproblematisch ist. Nee, was aber auch ein sogenanntes Rabbit Hole erzeugt, ne? Weil du nur noch dich in dem Kreis bewegst, den du kennst. Und das ist halt so das Für und Wider, ne? Also mir vermittelt, deswegen habe ich dieses Google Now immer noch an und nutze das auch, mir vermittelt das ein Gesamtbild der Lage. Und ich weiß nicht, ob die Webseite noch existiert, die hieß Newsmap, da gucke ich mal parallel, da wurden Schlagzeilen aller Welt aufbereitet und dann in einem großen Viereck als Kästchen angezeigt. Das heißt, die Meldung, die am meisten gerade Thema ist, die wurde ganz groß angezeigt. Wie so ein Tech-Cloud irgendwie. Genau, sowas, richtig. Ne? Newsmap.jp war das. Ich guck mal, ob es die Seite noch gibt. Was Japanisches. JP steht für Japan, ja. Ja, die Seite gibt es tatsächlich noch und oh, die ist tatsächlich mit Flash. Ja, das ist, genau. Das war das Problem, warum ich dann nicht mehr aufgegangen bin. Die ist mit Flash gemacht. Aber man kann sich, wenn man sich auf der Seite den Screenshot anguckt, sieht man, wie die gemacht ist. Und ich fand die mal super interessant, weil du hattest so einen Komplettüberblick, was, worüber wird in der Welt gerade geredet. Mhm. Gut, das ist ja letztendlich das Twitter-Prinzip, ne? Was trending ist. Ja, nur da ist es visualisiert in Form von, wenn, also wie gesagt, ein großer Kasten. Ich weiß nicht, wie man so ein Diagramm nennt, so ein viereckiges Diagramm. Übersicht. Also im Prinzip ein Tortendiagramm, nur mit Vierecken. Ne? Großes Stück, ja. Viereck ist sehr, eine sehr weit verbreitete Information. Und das konntest du gut einschränken. Ach, so eine Wolke meinst du? Also Kultur, Sport. Ja, ja, genau, mal, so eine Wolke. Geh mal auf newsmap.jp, dann siehst du einen Screenshot und der zeigt eigentlich alles. Und die fand ich mal super, super cool. Ich weiß nicht, ob es sowas auch alternativ jetzt fürs moderne Web gibt, also nicht mit Flash. Mhm. Ja, und dann konntest du dir halt ein Land raussuchen, du konntest dir einen Themenbereich raussuchen, ne? Sport, Politik, Kultur. Mhm. Genau. Und ich glaube, selbst aber diese Information, sich einen Überblick davon zu machen, was in der Welt gerade angesagt ist, hilft einem persönlich vielleicht nicht unbedingt weiter, aber kann natürlich auch für Inspiration sorgen, wenn man sich mit News versorgt, die einen halt nicht interessieren. Und wenn du in diesem Rabbit Hole drin bist, also dich nur für deine Sachen interessierst und nur um ein Thema immer informiert wirst, dann hast du auch so eine alternative Realität nachher. Ne? Mhm. Du kriegst gar nicht mit, was sonst noch stattfindet. Du lebst in deiner eigenen Welt, ja. Möglicherweise, in deiner eigenen Newswelt. Ja, ja, das ist, man kann das wirklich schon zusammen, man lebt in seiner eigenen Welt. Irgendwie, ich werde in meinen Meinungen noch bestärkt, weil der Algorithmus darauf ausgelegt ist, irgendwie mir themenverwandte und relevante irgendwie Artikel irgendwie zu zeigen. Und selbst wenn es völliger Schwachsinn ist, nachdem ich da gerade recherchiert habe, ich will jetzt mal irgendwie einen kleinen Bogen schlagen zu diesen Verschwörungsmythen, die in Deutschland so kursieren, das wird dadurch noch befeuert. Richtig. Mhm. Und auch politische Strömungen gibt es ja, die tatsächlich dann auch das Gefühl haben, dass sie mit ihren teilweise sehr schrägen Ansichten komplett die Allgemeinheit widerspiegeln. Und wenn sie dann in der realen Welt auf Leute treffen, die in größerer Masse auftreten und sagen, was ihr da macht, ist nicht in Ordnung, dann sind die komplett irritiert. Und dann ist für die nur noch ein Prinzip da, den anderen einfach das Wort zu verbieten, zu sagen, nee, rede nicht, hier ist meine Meinung steht, das andere möchte ich gar nicht hören. Ja. Stimmt sowieso nicht. Mhm. Ne? Also, wir können ja vielleicht auch nochmal den Bogen dazu spannen. Wir sind ja auf das Thema letztes Mal gekommen, weil ich das Beispiel mit dem Stromausfall genannt habe. Mhm. Und das war ja sozusagen die Initialzündung, dass man halt gesagt hat, man nimmt ja heute die Information ganz anders wahr. Früher hat man das zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, weil es halt nirgendwo großartig dokumentiert war. Und heute kriegt man in Echtzeit sozusagen gleich die Info, zum Beispiel über Twitter oder auf der entsprechenden Störungsseite. Und genauso geht es ja auch, wenn man das zum Beispiel mit dem Polizeiticker vergleicht. Ne? Heute veröffentlichen die meisten Polizeidirektionen die News, also die Fälle sozusagen, die abgearbeitet wurden. Und das hat man früher gar nicht gewusst. Und so ist halt die subjektive Wahrnehmung zum Beispiel, na, hier in meinem Kiez passiert viel mehr als früher. Aber das ist ja letztendlich nicht so. Nur früher wurde es halt nicht veröffentlicht. Ne? Ja. Und genauso, das ist dieser Trugschluss halt, der dadurch entsteht. Aber das ist, glaube ich, den meisten nicht bewusst. Ja, die Frage ist ja, welche Realität ist deine Realität? Ja. Ist es die Realität, Dinge von anderen Orten zu lesen? Ne? Oder ist es deine Realität, vielleicht dann doch lieber sich noch lokaler zu informieren, um wirklich zu wissen, was abgeht? Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt News aus einem anderen Stadtbezirk lese, im Polizeidecker zum Beispiel, und lese, da ständig passiert irgendwas, kann ich diese Realität ja nicht mit meinem Stadtbezirk gleichsetzen, weil vielleicht ist in meinem Stadtbezirk gar nichts los. Ja. Ne? Also man sollte sich schon Gedanken darüber machen, was für News man konsumiert. Das ist ähnlich wie mit der Ernährung. Ja. Es kann krank machen, ne? Wenn man sich quasi da falsch ernährt. Allerdings auf der anderen Seite stehen Leute, die sind wirklich da absolute Profis, das mundgerecht für uns aufzubereiten, diese Informationen. Das ist, ich sag mal ganz gerne, das sind so die Spielarten aus dem Marketing, die irgendwie damit mit reinkommen. Die Leute verkaufen uns ja nicht nur Waren, sondern auch eben Informationen, und das machen die so clever und immer cleverer. Wirklich die niedersten Instinkte werden da angesprochen. Wir werden da psychologisch irgendwie völlig drauf trainiert, das ganze Zeug zu konsumieren, und immer schneller. Und ja, ist kein Ende abzusehen. Information als Ware wollte ich kurz aufgreifen. Ja, bitte. Und zwar, ich hatte den Fall gehabt, dass ich in einer Zeitschrift den Wunsch hatte, dass über ein Produkt, an dem ich beteiligt war, berichtet wird. Und die Zeitschrift hat gesagt, ja, können wir machen. Da müssten wir dann aber ein Anzeigepaket kaufen und dann würde diese Information in der Zeitung auftauchen. Ne? Und das da ist ganz klar, dass die Information eine Ware ist und dann kann man auch grübeln, wie groß ist denn der Wahrheitsgehalt einer Information, die man, die quasi das betroffene Produkt in dem Fall selber liefert. Ne? Also immer schön gucken, ob da nicht irgendwo in dem Artikel am Rand irgendwas von Anzeige steht oder so. Ganz, ganz klein. Nee, die Anzeige war eine Woche vorher in der Zeitung. Also das, der Deal damals war gewesen, erst Anzeige kaufen und dann in der Folgeausgabe kam der Artikel. Ach so, okay. Ja, das ist heute noch so üblich. Das denke ich allerdings auch. Ne, und es ist halt kein Stempel dran, ob die Information wahr ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir haben zwar die Möglichkeit, Informationen zu verifizieren, dafür ist das Internet groß genug, aber wie schon gesagt, das kostet Zeit. Und ich weiß nicht, welche Information das wirklich wert ist. Genau. Die Frage ist, welches Licht wirft das auf seriösen Journalismus? Ich meine, es ist Artikel, die in der Zeitschrift erscheinen oder in einer Zeitung, die sind meistens wertvoll, weil die eben wirklich journalistisch recherchiert werden. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich hätte da irgendwie eine Information, die möchte ich gerne lancieren. Und der bezahlt einfach dafür und das wird nicht von einem Redakteur nochmal gegengecheckt. Aber Marc, wir haben ja nun auch gelernt bei großen Medien, ich möchte jetzt, da kann man ja ganz weit zurückgreifen, die Hitler-Tagebücher. Manchmal ist ein finanzielles Interesse oder auch ein Sensationsinteresse, was ja, also ne, wenn ein Redakteur oder Journalist sagt, das ist eine richtig geile Meldung, dann bist du blind, auch als Redakteur wahrscheinlich, ne, und dann verkaufst du eben mal Hitler-Tagebücher an die Öffentlichkeit, die es gar nicht gibt. Dann bist du unprofessionell. Ja, aber das passiert den größten Playern in dem Bereich, ne? Wir hatten jetzt vor kurzem da auch wieder, dass irgendeinen Fernsehbeitrag irgendein Produzent für so Reportagen Dinge gestellt hat, einfach weil er Storys liefern wollte. Und welche Zeitung hat sich gerade erst wieder vor nicht allzu langer Zeit zu Wort gemeldet und gesagt, ja sorry, unser Redakteur hat sich da teilweise Dinge ausgedacht. Ich erinnere mich. Also wir wollen jetzt nicht die falsche Zeitschrift damit in Verbindung bringen. Ihr wisst vielleicht, ansonsten. Wir reichen das nach. Es sind große Zeitungen gewesen. Ach so, okay. Also Hitler-Tagebücher weiß man ja noch. Das war der Stern. Genau. Ja. Informationen. Also, und wir können einfach, glaube ich, festhalten, dass die Menge der Informationen jetzt sehr, sehr, sehr um ein Vielfaches mit dem Internet massiv zugenommen hat. Und mit diesem Podcast ist es nicht weniger geworden. Aber wir sagen euch das Ganze natürlich auch, um euch dafür zu sensibilisieren und auch mal darauf hinzuweisen, dass das eben alles nicht so unproblematisch ist, nicht einfach nur immer konsumieren und immer aufs Handy glotzen etc., sondern man braucht auch mal einen Gegenpart, man braucht Auszeit, man muss reflektieren, man muss gegenchecken, man darf nicht alles so schlucken, was einem vorgesetzt wird, und vielleicht gehen wir da in der nächsten Folge nochmal näher drauf ein, weil ich merke schon, heute werden wir das nicht mehr schaffen, das Erschöpfen zu behandeln. Also das, was Marc meint, ist genau dieser Oberbegriff Entschleunigung. Das muss in der heutigen Zeit eigentlich sein und das steckt halt dahinter. Und ich finde auch, also unsere Zeit ist schon recht fortgeschritten und wir haben ja noch ein geiles Thema, wo es sehr lustig wird. Vielleicht sollte man mal gucken, das nochmal aufgreifen, da gebe ich Marc recht, da können wir gerne nochmal weiter drüber philosophieren. Aber nutze diesen Projekt vielleicht einfach, um uns mal eure Meinung dazu zu schreiben, ne? Oder gerne auch aufzusprechen, ja, wie ihr zu diesem Thema steht. Sehr gerne, genau. Und die Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja. Schreibt uns einfach. Ne? Klingt jetzt aber nach einem harten Cut, aber der muss sein. Nun wollen wir uns auch etwas entschleunigen und etwas entspannen. Soll das etwa heißen, lieber Stefan, bester René, wir kämen jetzt zum Witzbattle? Das ist ja ein guter Witz. Natürlich kommen wir jetzt zum Witzbattle. Was dachtest denn du? Hast du den Sendeplan? Ich dachte, jetzt kommt mal was richtig Lustiges, aber gut. Witzbattle ist auch okay. Was anderes, was Abwechslungsreiches. Nein, jetzt wird's lustig für euch, liebe Zuhörer. Ihr kennt das, lange Tradition. Wir sind in der 43. Folge und da darf dann natürlich das Witzbattle auch nicht fehlen. Und wir hoffen mal, dass wir diesmal mit neuen Witzen durchkommen. Ich darf gleich vorab nochmal sagen, von meiner Seite gibt's wieder drei Knaller von Fips Asmussen. Allerdings habe ich diesmal irgendwie nicht aus der Kiste geschöpft, wo seine zotigen Sachen drin sind oder diese One-Liner, sondern tatsächlich werden sie diesmal etwas länger. Aber keine Sorge, wir sind schnell damit durch. Okay. Na gut. Ja, dann würde ich mal sagen, Witzbattle Folge 43, Film ab. Herr Wachtmeister, darf man zu Polizisten eigentlich Rindvieh sagen? Nein, das gäbe eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Und wenn man ein Rindvieh als Wachtmeister bezeichnet? Na, das dürfen Sie. Na, dann noch schönen Tag, Herr Wachtmeister. Sehr gut. Tada! Mein neuer Lieblingswitz. Ja, meine Mutter neulich so, also als ich ja noch bei ihr gewohnt habe, hat jemand gesagt, wir sind doch ja nicht im Hotel. Ja, gab dann gleich eine schlechte Bewertung bei Booking.com. Freches Personal. Richtig so. Man darf sich nicht alle die fallen lassen. Das ist es, ne? So, ich hoffe, den hatten wir noch nicht, aber Marc kommt der, glaube ich, bekannt vor. Neulich habe ich Opa besucht und fragte ihn, ob wir Fußball schauen wollen. Und er fragte dann, wer spielt. Und ich sagte, Österreich-Ungarn. Und er fragte weiter, gegen wen? Oh, das ist wirklich was für die ältere Generation. Ja. Dann darf ich da gleich anschließend ein Rentner zum anderen beim Arzt. Ey, wo warst du denn gestern? Warst du krank? Ah, die Schwierigen kommen heute nicht so. Kein Problem, nachher gibt es noch einen Knaller. Und weiter geht's mit René. Gut, dann jetzt was Einfaches. Das Beste an Frauen, finde ich, ist, die können dir sogar vergeben, wenn du unschuldig bist. Mhm. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Die vergeben. Ja. Die vergeben dir, warte, ich hätte vielleicht. Du hast den falsch vorgetragen, kann es sein? Das Beste. Ja, was ich am Frauen am besten finde, ist, dass sie dir sogar vergeben, wenn du unschuldig bist. Okay. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja, okay. Ja, dann ist dir das noch nie passiert, Marc, dann sei froh. Mir ist alles schon passiert, glaub mir das. Stefan! Gut, machen wir weiter. Ja, zwei Informatikstudenten schlendern über den Campus. Da sagt der eine, sag mal, wo hast du eigentlich das schicke neue Fahrrad her? Darauf antwortet der andere, ach, als ich gestern so ganz in Gedanken versunken zum Bus ging, fuhr ein hübsches Mädchen mit diesem Fahrrad vorbei. Als sie mich sah, warf sie das Rad zur Seite, riss sich die Kleider vom Leib und schrie, nimm dir, was du willst. Alles der erste klar. Student nickt zustimmend und sagt, gute Wahl, die Kleider hätten dir wahrscheinlich eh nicht gepasst. Informatikstudenten, ne? Mhm. Ach, herrje. Sag mal, Schatz, was ist los mit dir? Kannst du nicht schlafen? Nee, ich hab so Summen im Kopf. Oh, sagt sie, wie hoch sind denn die Summen? Ja, ich hab diesen Schuldschein zu laufen da bei Müller. Der ist morgen fällig. Er geht über 25.000 und deswegen kannst du nicht schlafen? Sie greift zum Telefon. Hallo, Herr Müller? Sagen Sie, mein Mann, der hat doch da diesen Schuldschein bei Ihnen zu laufen. Der wird morgen fällig. Ja, ist klar. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, mein Mann zahlt nicht und knallt den Hörer hin. So, sagt sie und dreht sich zu ihrem Mann. Jetzt legst du dich wieder hin, schläfst schon weiter, weil jetzt kann der Müller nicht mehr schlafen. Sehr schön. Ja, bei mir ist übrigens so sauber, da kann man vom Boden essen und wird sogar satt. Stelle ich mir jetzt lieber nicht vor. Ne? Weil wir schon bei Informatikern waren, hier noch ein Informatikerwitz. Ein Informatiker schiebt einen Kinderwagen durch den Park. Da kommt ein älteres Ehepaar vorbei und fragt, Junge oder Mädchen? Da sagt der Informatiker, richtig. Ja, genau. Hauptsache zwei Arme und zwei Beine. Ne? Nicht vier Arme und vier Beine. Ja. Vier Arme und vier Beine. Wie kommen Sie jetzt da drauf, René? Keine Extra-Witze, René. Keine Extra-Witze. Ja. Bei drei ist Schluss. Schon neun. So schnell ging das? Tja. Ist ja unglaublich. Und Marc reißt sich heute zusammen und bringt nicht noch einen. Weil ich habe nur einen. Wasser kann man nicht wiegen. Läuft von der Waage. Mhm. Das war der Rauswerfer, Mensch. Ach so, Applaus. Der Rauschmeißer, okay. Na gut. Ja, war doch lustig, oder nicht? Definitiv. Ja. Das war heute das Lustigste, was ich je erlebt habe. Also es war ja wieder mal ein sehr, sehr informationshaltiger Podcast. Das passt ja zu unserem Hauptthema. Und ein bisschen traurig. Aber auch unterhaltsam. Das soll ja immer sein und witzig und lustig. Und vielleicht haben wir euch dazu bewegt, auch beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Wir müssen alle Gefühle ansprechen. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen von euch aggressiv gemacht. Das können wir nur hoffen. Wieso? Na, sowas. Egal, in allen Fällen nehmt Kontakt zu uns auf. Marc räumt schon ein Studio auf, der packt schon zusammen. Der hat nur noch die Kopfhörer auf, der fegt hinten schon einmal durch. Licht ist schon gedimmt. Nein, es ist 10 vor 10 abends, ich habe noch Termine. Ihr Lieben, war eine wundervolle Sendung mit euch, wie immer. Danke an Marc, dass du dabei warst. Sehr gerne, war schön mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch danke an René. Ja, danke Stefan. Dass du dich von der Familie losreißen konntest an diesem Mittwochabend. Ihr seid doch meine Familie. Und ihr da draußen, ihr seid alle meine Bonuskinder. Wir hatten ja gerade das Thema, nicht alle Informationen sind halt relevant. Ne? So, jetzt Zähneputzen, Schlafanzug und ab ins Bett. In diesem Sinne, genau. Und denkt dran, nächste Folge, die letzte Folge, wo Berlin noch kein BR hat. Ich freue mich drauf. Brandenburg bekommt einen neuen Flughafen. Eine Woche später hat Berlin keinen mehr. Tschüss Tegel, kann ich schon mal sagen. Yeah. Es ist doch nicht so schwer. Endlich öffnet der BR. Und danach geht's ganz schnell. Gute Nacht, sagt Tegel. Oh Gott. Oder TXL, hätte man auch sagen können. Die Reime sind echt eine Beleidigung. Ja, habe ich mir. Meine Gags denke ich mir immer selber aus. Du hast doch einen Autor. Jede Wette. Wahrscheinlich zwei. Den will ich entlassen. Ja, bleibt dran. Jetzt gibt es noch ein paar Outtakes bestimmt. Und wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Ende Oktober sozusagen. Und vielleicht wieder mit Marc und René und mit mir natürlich. In diesem Sinne. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Heute ist der 7. Oktober 2020 und das ist die Folge mit der Nummer 43. 43, richtig, Stefan, bist richtig schlauer Junge. Und René, was ist heute für ein Jubiläum? 7. Oktober? 7. Oktober, Nationalfeiertag der DDR. Republikgeburtstag, wie wir es früher immer genannt haben, ne? Ja, René hat immer so eine schwache Stimme. Ich sag dann immer Effekt. Nee, ich hab nicht so eine schwache Stimme. Ich bin doch nicht der René. Oh Gott, was soll das für eine Sendung schon wieder werden? Dieses Dokument, Planung der Folgen, das habe ich nochmal umfassendst überarbeitet. Da steht einfach alles drin. Das habe ich gesehen. Ja. Super Arbeit. War auch ein bisschen blöd, weil ich hatte das alte Dokument auswendig gelernt und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen zu lernen. Dazu kann ich nur sagen, wer ist denn dieser Onkel, der mal so komisch lacht? Der Marc. Ach, den kenne ich ja noch gar nicht. Hi Marc, du bist ja ein netter Typ. Du kannst so schöne Sachen mit der Stimme machen, finde ich ganz cool. Ich finde das echt toll. Willst du ein Stück Schokolade? Oh Gott, warte. Soll ich euch eine halbe Stunde alleine lassen hier? Nee, brauchst du nicht. Marc hat schon einen sehr schönen Titel eingetragen. Jetzt kommt die Flut. Oder die zweite Welle, könnte man auch sagen. Jetzt kommt die Flut. Wie kannst du vorher schon, warte mal, die Flut sagst du? Wie kannst du denn vorher schon den Titel kennen? Du meinst die Flut? Na, Informationsflut ist doch unser Hauptthema. René hat die Planung der Folgen auswendig gelernt. Die Flut. Es kommt die Flut. So in der Art. Also soll ich es nochmal theatralisch sagen? Ich sag's nochmal ganz theatralisch. Jetzt kommt die Flut. Folge 43. Ich weiß nur eins, man kann Wasser trinken, man kann es auch lassen. Der ist so ein netter, schlauer Mann auch mit dabei. Clowny frühstückt, hat komisch geschmeckt. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer. Und hier kommt der Mann, nee, ich muss nochmal anfangen, ich habe was vergessen. Das ist absolut richtig. Die lacht so scheiße. Ich muss hier weggucken. Oh, wenn ihr jetzt, macht ihr bitte mal keine Faxen. Gut. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe vom Podcast. Du bist unglücklich. René, oh, war's. Nächstes Mal machst du die Anmoderation. Okay, dritter Versuch. Ich habe Zeit. Konzentration. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier kommt... Ich glaube, ich muss es zusammenschneiden, wie so ein Verbrecher-Video, weißt du? Meine Güte, war das wieder was. Ja, war doch cool. Jo. Ich fand cool, dass unsere Küchentischromantik so lange durchgehalten hat, bis zur Pause. Küchentischromantik? Ach so, diese Smalltalk-Sache da. Ein richtig guter Podcast, der besteht aus nichts anderem. Ich stoppe mein Gerät. Stopp. Das stimmt. Ich würde sagen, in 30, 29. Ah nee, machen wir es nicht so. 5, 4, 3, 2, Stopp. 1, 0. Letzter. Stopp. Jetzt stoppe ich. Allerletzter. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.